1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und unser Thema heißt gerade erst passiert. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, denen heute, das heißt vorhin oder das heißt am letzten Tag, vielleicht auch am vorletzten Tag, etwas Besonderes, etwas Ausgefallenes, Trauriges oder vielleicht auch etwas Spektakuläres und Großartiges passiert ist. Ist bei euch in den letzten Stunden, am letzten Tag oder in den letzten Tagen, gerade jetzt, vielleicht vor 2 Tagen, etwas Besonderes passiert bei euch und ihr habt Lust, mit mir darüber zu sprechen? Wenn ihr Lust habt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de plus eure Telefonnummer bitte in die Mail mit reinschreiben, meine ich. Ja, gerade erst passiert. Das frage ich jetzt den Julius, der ist 19 Jahre alt. Hallo Julius. Hallo Domian, guten Abend. Ja, guten Abend. Was ist bei dir gerade passiert? Bevor ich damit anfange, sollte ich vielleicht erstmal ganz grob was über mich erzählen. Das ist ja immer bei dir die Frage, sonst stellst du Kontextfragen. Also, ich bin, ja, wie schon gesagt, 19 Jahre alt und habe jetzt gerade mein Abitur bestanden. Gratulation. Ja, vielen Dank. Und ich habe, übermorgen ist meine Entlassungsfeier. Ja. Und in unserer Familie ist es Brauch, dass man danach essen geht gemeinsam. Mhm. Und ja, meine Eltern sind beide getrennt und meine 3 Geschwister haben bis jetzt immer mit meiner Mutter das Abituressen gehabt. Und ja, ich bin sozusagen zwischen den Fronten und stehe zu beiden Familienteilen eigentlich gleichermaßen und habe mir sehr stark gewünscht, dass ich doch mit beiden Familienteilen an einem Tisch sitzen kann. Also mit deiner Mutter und mit deinem Vater. Genau, plus halt noch Mütter und Geschwister und sowas. Mhm. Und ja, dann hatte ich erstmal war es ziemlich schwierig, meine Mutter, meine Oma und meine Schwester davon zu überzeugen, dass sie mit meinem Vater an einen Tisch gehen. Sind sie denn sehr verkracht miteinander? Sagen wir so, es war, also die Scheidung ist jetzt 10 Jahre her, da war ich 9 und meine Eltern, haben sich so sehr verkracht, dass ich jetzt teilweise auch schon mal die Polizei rufen musste mit 9 Jahren und meine Mutter beschreibt das auch so, ja, er hätte mich mal fast umgebracht, also es war schon eine sehr harte Scheidung und das hat uns auch ziemlich mitgenommen. Und da er hätte dich oder sie fast umgebracht? Meine Mutter. Also sonst würde ich ja mit meinem Vater wahrscheinlich nicht so stehen. Also mit, dass ich jetzt zum Beispiel auch wegen meiner Schwester, warum sie jetzt meinen Vater hasst und mit ihm nicht sprechen will, weil meine Schwester sich dazwischen gestellt hat, mal zwischen die beiden. Also ich merke schon, eine schwierige Familienkonstellation. Es glaubt einem immer keiner und es ist eigentlich auch zu komplex, um es hier kurz zu fassen. Also man kann kurz fassen. Das kann man schon glauben, dass es da Schwierigkeiten gibt, schon. Aber zu unserem Thema. Ja, genau. Und meine Mutter hat gesagt, sie hat mich heute angerufen, als ich gerade von der Demo wiederkam, und hat gesagt, ja, ich möchte bis morgen wissen, mit wem du sozusagen essen gehen willst, weil ich nicht mit der neuen Frau deines Vaters an einem Tisch sein will. Die Frau habe ich auch nur eingeladen, weil sie die Mutter von meiner Halbschwester ist, die jetzt gerade 3 Wochen alt ist. Und mein Vater das heißt im Klartext, deine Mutter will nicht. Die will nicht die Zusammenführung haben. Die will auf gar keinen Fall. Die hat gerade quasi zu dir gesagt, ich habe keinen Bock auf deinen Vater. Also und mit meinem Vater, das habe ich und die Frau bekommen, aber mit der Frau hat sie gesagt, das gehört jetzt zusammen. Genau. So, und sie stellt dich jetzt vor die Wahl, entweder sie und ihre Familie oder der Vater und seine Familie. Und ich habe dann so mir selber gesagt als Ultimatum, ich habe immer relativ viel Kompromisse, bin ich eingegangen, weil ich ein sehr friedliebender Mensch bin oder so, aber in diesem Fall habe ich gedacht, das ist die letzte Möglichkeit, mal so als Familie an einem Tisch zu sitzen, besonders weil meine Großmütter sehr alt sind und wohl das nächste große Ereignis nicht mehr miterleben will und das einmal so ein Familienrevival ist und so, nur wie, für 2 Stunden. Ja, und was bedeutet das jetzt für dich? Wie entscheidest du dich? Also ich habe mir eigentlich gesagt, dass ich dieses Mal keinen Kompromiss eingehen will und jetzt sagen will, ich ziehe das knallhart durch, was heißen würde, meine mütterliche Familienhälfte würde nicht daran teilnehmen, ne? Genau, nicht daran teilnehmen, und das würde ich dann persönlich den Personen, die dann abwesend sind, sehr übel nehmen, und habe dann auch mit dem Gedanken gespielt, so den Kontakt irgendwie abzubrechen, weil ich das Aber was heißt das jetzt? Das heißt, du willst mit keinem essen, oder was? Ich werde es so, wie ich es geplant habe, durchziehen, und dann werde ich mit dem Teil meines Vaters sozusagen essen gehen. Die anderen wollen ja nicht. Und da werde ich mich auch nicht von abbringen lassen. Ja, du ziehst es ja eben nicht so durch, wie du es geplant hast. Geplant hast du es ja, dass beide Familienteile da sitzen. Ich kriege ja sozusagen, das ist... kriegst du nicht zusammen, ist klar. Vielleicht auch sagen, oder ich kann, will dich fragen, wie ich vielleicht meine Mutter doch noch davon überzeugt kriege. Wirst du wahrscheinlich nicht. Ich finde auch, das finde ich einen tollen Ansatz von dir und auch eine sehr rührende Aktion und Initiative, dass du da so einen Frieden in die Familie bringen möchtest. Aber wenn die Fronten so verhärtet sind, wirst du das nicht schaffen. Und irgendwann muss man das auch akzeptieren, weil es sonst unter Umständen, wenn es denn stattgefunden hätte, vielleicht auch sehr verspannt gewesen wäre und alles andere als friedlich und ein schöner Abend. Ja, ich habe jetzt kann theoretisch noch die Option nutzen, jetzt meine Stiefmutter kann man ja dann sagen, dass ich die auslade, weil dann nämlich... dann wird deine Mutter kommen. Dann würde sie kommen, mein Vater wäre dabei. Die Stiefmutter ist jetzt sozusagen noch nicht... Also sie ist mit der Trennungsgrund auch gewesen. Aber dann wäre auch dein Vater wahrscheinlich sehr sauer, ne? Und? Der hat mir doch gesagt, egal wie ich mich entscheide, ob ich jetzt mit meiner Mutter lieber feiern will oder mit ihm, er steht auf jeden Fall hinter mir. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Stiefmutter? Das ist eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Das heißt, du würdest sie schon etwas vor den Kopf stoßen, wenn du sie ausladen würdest? Sie ist auch so ein friedliebender Mensch. Sie hat gesagt, komm, wenn das irgendwie für dich gut ist und so ein friedliebender... Ach so. Also es hängt ausschließlich wirklich an der Stiefmutter? Das ist die schlagende Person, genau, an der alles hängt. Okay, das wäre natürlich dann auch nur eine Möglichkeit, das dann so zu konstruieren. Aber das möchtest du nicht? Ich weiß nicht, ich habe eine sehr, sehr, sehr gute Bekannte und Freundin, die ist jetzt 66 Jahre alt, hat Lebenserfahrung, hat auch viel durchgemacht, und die hat mir gesagt, die kennt halt die kompletten Streitigkeiten, auch als ich depressiv war und sowas, und die meinte, bleib komplett hart und sag das, was du gemacht hast, und du wirst da keine ausladen, und die müssen damit klarkommen, und die haben später das schlechte Gewissen. Und die finde ich, sind ja auch schuldig, dass sie jetzt nicht über den Schatten springen können und aber da ist es denn so, wenn ist es dann nicht so, wenn deine Mutter jetzt, die kommt nicht, aber dann könnten doch die anderen Teile der Familie kommen, aber die kommen dann auch nicht, oder? Meine Oma ist, da spielt noch eine ganz alte Familienfehde mit meinem ihr Opa mit, also der Mann von meiner Oma mütterlicherseits. Die da auch nicht mitmacht, und die ist auch sehr nah bei meiner Mutter und sagt auf jeden Fall, dass vielleicht meine Mutter und meine Schwester... Also da ist eine Front ist da. Das ist auf jeden Fall ein Block. Wenn einer da von denen kommen würde, würden die anderen, glaube ich, auch kommen. Also in der Tat schwierig. Also wenn du ein gutes Verhältnis hast zu der Stiefmutter, aber die wiederum sagt, hier pass auf, wenn das für dich schön ist, dann bleibe ich eben zu Hause. Ist wirklich schwierig. Ist das denn so schlimm, das Verhältnis zwischen deiner Mutter und dieser neuen Frau? Sie sagt offen immer, die geht mir komplett so am Arsch vorbei, sagt sie. Was man aber jetzt heute, hat sie ja angerufen und mich da, war sie emotional so dabei und hat gesagt, mit deinem Vater, das ist okay, also Samstag ist auch Abiball, da kommen sie auch und tanzt auch mit meinem Vater, das geht. Aber diese Frau, damit kommt nicht klar, und das wäre eine ganz starke Demütigung für sie, weil, Also, das heißt, also nach 10 Jahren hat sie das immer noch nicht überwunden und noch keinen Frieden damit geschlossen. Meine ich, ja. Offensichtlich, ja. Schwieriger Fall, Julius, ich weiß es nicht so recht. Das müsstest du einschätzen, wenn du alle Komponenten berücksichtigst. Also, man könnte natürlich jetzt sagen, mein Gott, deine Mutter ist eine erwachsene Frau, und nach 10 Jahren müsste sie auch einlenken. Sie muss sich ja nicht mit der Stiefmutter unterhalten, aber sie könnte es ja für dich tun. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ich weiß ja nicht, was genau da damals vorgefallen ist. Ja. Vielleicht war es wirklich sehr schlimm für deine Mutter, und man kann dann auch wiederum verstehen, dass sie keine Lust hat, mit der Frau am Esstisch zu sitzen. Ich denke mir immer, es ist so eine wegweisende Entscheidung fürs ganze Leben. Das Abitur ist, finde ich, so ein Punkt im Leben, der ganz wichtig ist im Werdegang. Und wenn da jetzt die Mutter sagt, nee, ich möchte nicht kommen, also, und sie sagt auch immer, ja, die gehört nicht zu zur Familie und dann sage ich vielleicht für deinen Familienbegriff. Ja. Aber für also bist du schon so ein bisschen schon verletzt, was deine Mutter jetzt macht? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann ist die Entscheidung klar. Dann kommt die Stiefmutter und du feierst mit dem anderen Teil der Verwandtschaft. Okay. Dann wünsche ich eine schöne Feier. Und du verrätst mir aber eben noch, auf welcher Demo du warst. Ich war in Kiel, weil in Schleswig-Holstein soll die Lübecker Uni abgeschafft werden. Ach so. Und ja. Und da habt ihr demonstriert. Ja, mit 14.000 Leuten haben wir dann vom Landtag gestanden und gesagt, wir wollen die Uni weiterhaben. Okay. Das wollte ich nur wissen. Ja, gut. Julius, alles Gute wünsche ich dir. Domian, ganz kurz. Könntest du vielleicht noch mit deiner Psychologin sprechen? Sehr gerne, wenn du möchtest. Gut. Rufen wir dich gleich nochmal an. Vielen Dank für deinen Rat. Alles Gute wünsche ich dir, lieber Julius. Ja, ich wünsche auch noch eine gute Nacht. Wir melden uns gleich. Tschüss. Jo, danke. Ciao. Jetzt muss ich mich erstmal bücken, weil mein Kuli hier runtergefallen ist. Einen Kuli brauche ich. Der ist jetzt in den Katakomben unseres WDRs hier verschwunden. Und ich sehe ihn tatsächlich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe den Kuli nicht. Das ist doch unglaublich. Muss ich irgendeinen anderen nehmen? Nee, ich habe schon einen Sender, danke. Wir hatten ja vorige Woche das Thema weiße Magie oder Magie. Der Kuli ist verschwunden, hat sich in Luft aufgelöst. So, jetzt aber zurück zum Stück. Unser Thema heute Nacht heißt gerade passiert und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr in den letzten Stunden, vielleicht auch Tagen, wir müssen es nicht so ganz eng sehen, etwas sehr, sehr Besonderes erlebt habt und gerne mit mir darüber euch unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist David, 27. Guten Morgen. Morgen. David, was ist gerade passiert bei dir? Ja, ich habe gestern erfahren, dass ich einen 9 Monate alten Sohn habe. Du hast das gestern erst erfahren? Jawohl. Ich habe gestern die Ergebnisse bekommen vom Vaterschaftstest. Ja. Und ja, ich bin sowas von glücklich. Glaubt mir kein Mensch. Erzähl mal den ganzen Zusammenhang. Ja, und zwar, ich war halt vor knapp 2 Jahren halt mit einem Mädel zusammen. Ja. 3 Wochen lang. Ist ja nicht lange. Ja, war halt was Kurzes. Und ja. Sie ist mir dann fremdgegangen und ist aber auch genau in der Zeit dann schwanger geworden. So, und ja, dann hatte ich halt danach überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihr, weil ich gesagt habe, habe ich gar keinen Bock drauf, Kind ist nicht von mir, bla bla bla, hin und her. Aber sicher warst, konntest du ja nicht sein. Ja. Naja, und auf jeden Fall habe ich auch gedacht, dass ich es nicht bin, ja, weil sie mir halt fremdgegangen ist und... Na gut, aber du konntest ja nicht sicher sein. Ja, genau. Und hab dann halt einen Vaterschaftstest veranlagt über das Jugendamt. Aber erst jetzt? Ja, jetzt halt vor 8 Monaten ist er in Auftrag gegeben worden und hat dann halt bis jetzt gedauert. 8 Monate hat das gedauert? Ja, das hat echt 8 Monate gedauert. Das hat mich auch echt gewundert, warum die Scheiße so lange dauert. Mhm. Keine Ahnung, wie das so geht. Naja, okay. Ich hab da auch keine Ahnung von. Ja. Auf jeden Fall... Ja, hab dann jetzt die Ergebnisse bekommen und bin absolut nur überglücklich, weil das ist auch so ein süßer Fratz. Wie war denn du hast doch gar keinen Kontakt zu der Mutter gehabt? Nee, ich hatte gar keinen Kontakt. Ich hab halt, sie wohnt halt auch hier in der Stadt, wo ich wohne. Ja. Und ich habe sie auch in der Zeit nicht wirklich mehr gesehen und nix. Ja. Und hab dann halt nur über Bekannte erfahren, ja, hör mal, sie ist schwanger und bla bla bla. Und wie dann das Kind auf der Welt war, meinten alle, hör mal, mach mal ein Vaterschaftstest, der Kleine sieht aus wie du. Aber dafür musstest du ja erstmal mit ihr in Kontakt treten wieder. Für diesen Vaterschaftstest. Das lief dann alles übers Arbeitsamt. Jugendamt. Achso, da hast du mit der Mutter gar nicht gesprochen. Nee, nicht wirklich. Und, ach so. Aber mich wundert das so ein bisschen, wenn die Chance war ja 50-50. Entweder warst du es. So gesehen, genau. Dass du dich dann komplett von der Frau distanziert hast. Ja, weil ich ganz ehrlich gesagt habe, mit ihr will ich nichts mehr zu tun haben. Die hat mir einen davon nach 3 Wochen vorgegaukelt, von wegen, sie würde mich lieben und bla bla bla und geht mir dann fremd. Ja gut, aber du hast ja auch nicht verhütet in den 3 Wochen. Das ist wohl wahr. Ja. Das ist wohl wahr. So, und jetzt weißt du's und hast du Kontakt aufgenommen mit der Mutter? Jawohl, und komischerweise, wir verstehen uns echt super, als wäre nie was gewesen. Ist die nicht sauer? Wenn ich sie wäre, wäre ich sauer auf dich. Nee, gar nicht. Sie ist überhaupt kein bisschen sauer auf mich. Hast du aber Glück gehabt? Ja, hab ich wirklich. Und sie wollte sich auch irgendwie dann auch, hat sie mir jetzt auch gesagt, sich immer bei mir gemeldet haben. Ja. Aber das Ganze hat nicht so ganz geklappt, weil ihr damaliger Freund, mit dem ist sie jetzt auch nicht mehr zusammen, ihr das verboten hat. Ach so. Jeglichen Kontakt mit irgendwelchen Freunden von früher. Hat sie dir denn jetzt im Nachhinein ein bisschen was erklärt und hat gesagt, dass ja, sie vielleicht... Sie hat mir da schon alles so jetzt gesagt, was Sache war und wir... Hatte sie denn so eine hatte sie eine Ahnung, dass du es doch wahrscheinlich bist? Ja, nachdem, wie das Kind dann auf der Welt war, hat sie dann direkt gesagt, okay... Das kann nur David sein. Genau, das kann nur ich sein. Aber vorher war sie sich auch ganz unsicher. Ja, da war sie sich auch unsicher, ja, auf jeden Fall. So, heißt das jetzt, dass ihr wieder zusammenkommt? Nee. Nee? Das auf gar keinen Fall. Ach so. Weil sie ist in der Beziehung drin und da habe ich auch gesagt, die will ich auch nicht kaputt machen, um Gottes Willen. Ach so, sie ist jetzt schon wieder in einer anderen Beziehung. Ja, sie ist schon wieder in einer anderen Beziehung. Das geht ja schnell. Ja. Rein in die Kartoffel, raus aus dem Kartoffel. Ja, so ungefähr, genau. Und ich selber möchte das auch nicht mehr, ja, weil ich gesagt habe, okay, ich bin mit dir durch. Wir können gerne Freunde sein. Und das will sie auch. Und das will sie auch. Das ist super. Wir haben auch gesagt, okay, wir haben ein gemeinsames Kind, da werden wir uns auch gemeinsam drum kümmern. Ja. Also ich bekomme auch, ich bekomme auch das Sorgerecht für das Kind. Ja. Also dann halt gemeinsames Sorgerecht. Also das klingt doch schon mal gut. Ja, das klingt super. Ne? Ich habe halt nur ein kleines Problem. Nämlich? Ich hab 7 Jahre lang gekifft wie ein Blöder. Mhm. Davon muss ich jetzt erstmal wegkommen. Ja. Aber gut, jetzt mittlerweile, also ich habe... Welche Auswirkungen bemerkst du denn, dass daran, dass du so also lange... Also ich habe so Probleme oder so habe ich damit gar nicht, nur sie hat halt gesagt, wenn ich das weitermachen sollte, werde ich das Kind halt einfach nicht sehen. Ja, ist ja eine gute Methode, davon wegzukommen. Richtig, und da habe ich gesagt, der Kleine ist mir das auf jeden Fall wert. Zum Absolut. Für den würde ich sogar morden, wenn es... Naja, das musst du nur gerade nicht, aber... aber wenn, sag jetzt mal, so ganz krass gesagt... Ja, ja. Würde ich das auf jeden Fall machen. Also ab jetzt keine Kifferei mehr? Gar nicht, nee, überhaupt nicht. Also gar keine Drogen mehr. Weil ich habe eine Zeit lang wirklich übertrieben, was Drogen anging. Ja. Was machst du beruflich? Ich habe dann jetzt gesagt, ich habe ein Kind und jetzt ist Feierabend. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Koch. Koch? Koch, jawohl. Guter Job. Ja, aber wenig Zeit. Wenig Zeit, glaube ich. Wenig Zeit. Ja. Aber die Zeit, die ich habe, geht voll für meinen Sohn drauf. Was mich freut, ist das, dass du dich freust. Es gibt ja viele. Mal so, es ist mein eigenes Fleisch und Blut. Ja, also, aber es gibt viele Typen, die sagen: Ach du lieber Himmel, ja, jetzt bin ich's doch und ich muss Verantwortung tragen. Ja, und so bin ich überhaupt gar nicht. Und super. Das sagen auch viele Leute: ey, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich würde da durchdrehen und so. Und dann sage ich immer: Nee, das ist mein eigenes Fleisch und Blut. Ja. Ja, das ist mein erstgeborener Sohn. Ja, ja. Egal, ob ich jetzt noch mit der Frau zusammen bin oder nicht. Ja. Jetzt konntest du ja gar nicht mitentscheiden, wie der Kleine heißt. Nee, aber der Name ist schon in Ordnung. Wie heißt er denn? Justin Luke. Wie? Justin Luke. Justin Luke. Jawohl. Die Namen werden immer verrückter. Ja. Hallo Justin Luke. Aber heutzutage ist das ja ganz normal. David, Gratulation. Dankeschön. Und ich freue mich, wie gesagt, dass das alles so gut läuft und vor allen Dingen auch, dass die Mutter des Kindes dir wohl gesonnen ist und ihr euch gut versteht. Gesagt, wir haben echt super Kontakt miteinander. Also wir verstehen uns echt wieder. Das blendend. Ist ja für den Kleinen dann perfekt. Ja, auf jeden Fall. Das hast du erfahren, dass du Papa bist. Das ist eine große Nachricht. Ich bin jetzt Papa und ich kriege dann irgendwie noch nicht wirklich in meinen Kopf ran. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis du es kapiert hast. Ja, ich denke auch. Lieber David, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Nicht zu danken. Tschüss. Angenehme Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heißt heute gerade erst passiert. Ich möchte gerne mit euch über Dinge sprechen, die ja vielleicht vor ein paar Stunden, am letzten Tag oder auch so vor ein, zwei Tagen vielleicht passiert sind, aber die schon sehr besonders für euch sind und die euer Leben in einer gewissen Weise schon jetzt beeinflussen. Also das, was wir von David gerade gehört haben, das ist ja schon eine gravierende Lebensveränderung, wenn man erfährt, dass man ein Kind hat. So, Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich, zu Katrin. Katrin ist 46. Guten Morgen, Katrin. Hallo? Guten Morgen. Ja. Morgen, Katrin. Du hast dich zu unserem Thema gemeldet. Ja. Gerade erst passiert. Es ist gerade erst passiert. Ich war am Dienstag auf Arbeit und da ist in Leipzig dieses Geiseldrama passiert bei H&M. Ja, das haben wir alle im Fernsehen gesehen. Ja. Und du hast gearbeitet bei H&M? Bei H&M nicht, aber gerade rüber. Gerade rüber in dem Laden. Ja. Und wie gesagt, wir dürfen normalerweise, wir haben die strikte Anweisung, nichts der Presse zu verraten und niemanden eigentlich was zu verraten. Aber ich komme damit nicht klar. Ich habe eine Angst- und Panikstörung. Hm. Und wie gesagt, das ging Dienstag 12:30 los, hm, dass eine Kundin zu uns in den Laden gekommen ist. Da drüben läuft jemand mit einer Pistole rum. Das haben wir erstmal überhaupt nicht irgendwo groß registriert. Das war einfach so, keine Ahnung, es war erstmal nicht irgendwo relevant. Ja. Und, 3 Minuten später stürmte die Polizei zu uns im Laden rein. Ach, zu euch Treppe auch? Hoch. Ja, auch zu uns, Treppe hoch, Treppe runter. Ich habe keine Ahnung, wie rum. Dann kamen die Durchsager, alle Kunden raus aus dem Laden. Mhm. Wie gesagt, wir haben nur gestanden, haben die Bücher den Leuten aus den Händen genommen. Und arbeitest du in einer Buchhandlung? Ja, das ist eine Buchhandlung, ja. Achso, diese Buchhandlung ist gegenüber von dem H&M-Geschäft, in dem das passiert. Und die wollten, haben wahrscheinlich euren Laden auch gestürmt, weil die von da aus da hingucken wollten, rübergucken wollten. Ganz genau. Wie gesagt, das konnten wir aber so erst später dann irgendwo registrieren. Und wie gesagt, wir haben nur noch den Kunden, die die Bücher ausgenommen haben, die rausgejagt, die Polizei kam und hat sie dann, wie gesagt, bekleidet, dass sie auf einem sicheren Weg sind. Mhm. Und wie gesagt, wir mussten sämtliche Türen zuschließen, so wie die ganze Petersstraße in Leipzig eigentlich zugeschlossen worden ist. Es war eine Totenstille erstmal. Und ihr Bediensteten seid dann in der Buchhandlung aber geblieben? Wir sind in der Buchhandlung geblieben. Wir waren erst im Erdgeschoss, mussten dann aber, wie gesagt, in die dritte Etage gehen. Wir durften an keine Scheiben mehr gucken. Wie gesagt, erst kamen die normalen Polizisten, dann kam sie in Schwarz gekleidet, dann kam ich SEK an. Und wir haben wirklich dann diese 3,5-4 Stunden wirklich eingesperrt. Da in der Buchhandlung sind wir gewesen. Ach so, das so heftig war das, dass ihr dann auch eingesperrt bleiben musstet. Wir in waren dem. Aber euch war währenddessen klar, dass ihr nicht direkt betroffen seid, sondern dass das Schlimme auf der anderen Seite passierte. Das ist richtig. Wir haben aber durch die Scheiben beobachtet und das ist ganz schlimm, dass mir diese Menschen, die wirklich da dann freigelassen worden sind, von diesenjenigen, die rauskamen, dass die so fertig gewesen sind, dass die wirklich gebückt rauskamen, in der Angst wahrscheinlich, die kriegen noch einen Schuss in den Rücken. Ja, oder ja. So. Was waren das für Gesichter, die du gesehen hast? Es waren so leidende, so fix und fertig, wirklich, es tat so weh. Haben die Leute geweint? Ja, die haben geweint, die haben sich an die Brust gefasst, als ob sie keine Lust gekriegt haben, die waren sowas von fertig. Und das tat mir im Inneren so weh. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Polizei euch, die ihr gegenüber gearbeitet habt, dass ihr nicht durch einen Hinterausgang irgendwie weggehen konntet. Warum musstet ihr in dem Gebäude bleiben? Wir mussten bleiben, weil wenn die Sache dann erledigt gewesen ist, mussten wir ja wieder auf. Die Läden wurden ja dann, also ich hatte eigentlich bis um 3 gearbeitet, konnte aber natürlich nicht aus dem Gebäude raus. Ach so, weil die nicht wussten, nicht, wie lange das dauert und deshalb sollten die Bediensteten da bleiben, verstehe. Ja, so, jetzt könnte man ja sagen, okay, es war gegenüber, du bist persönlich nicht so betroffen, ist ja nicht ganz so schlimm, aber es geht dir doch sehr nahe. Ja, weil diese Menschen haben ja unendlich Leid getan und wie gesagt, wir mussten ja auch wirklich von den Scheiben wegbleiben, weil sie Angst hatten, die haben ja nur auch kein kugelsicheres Glas. Ja, gar nicht. Die Schüsse hätten euch treffen können. Die hätten uns treffen können, wir mussten uns wirklich dann auch verstecken, haben dann aber teilweise, wie gesagt, dann versucht, durch die Fenster zu sehen, was wirklich passiert. Mhm. Wann ist es endlich zu Ende? Wann ist wirklich dieses Mal da drüben da? Jetzt hast du hast gerade gesagt, dass du leidest an einer Angststörung? Ja. Schon ja. länger? Ja, schon viele Jahre. Was ist das für eine Angststörung? Wie gesagt, Angst- und Panikattacken von, ich weiß es nicht, von Kindheit an, die ich nur mit irgendwo über die Runden kriege. Ja, erklär mir mal, wann hast du diese Angst- und Panikattacken? Ich kann das nicht einstufen, die kommen bei irgendwelchen schlimmen Ereignissen. Oder wenn ich es am Tag überhaupt nicht schaffe, dann passiert das. Und wenn du das dann hast, was passiert mit dir und deinem Körper? Dann brauche ich, wie gesagt, Zahn. Und meine Tabletten waren auch, wie gesagt... Also ein Medikament brauchst du dann? Ja, dann brauche ich mein Medikament. Das war im Erdgeschoss, da durften wir nicht mehr hin. Und dann habe ich unseren Detektiv gefragt, ich sage, kannst du mir irgendwo helfen? er durfte nur auch nicht an die Fenster, da ist er über den Tresen gesprungen, hat meine Tabletten mir dann geholt, sodass ich sie nehmen konnte. Also dafür bin ich ihm wirklich sehr dankbar. Wenn du die Tabletten nicht hättest nehmen können, was wäre dann mit dir geschehen? Dann hätten sie wahrscheinlich den Krankenwagen rufen müssen. Dann, also in diesem Moment, wo was hättest du denn gemacht? Hättest du geschrien? Wärst du irgendwie... Dann hätte ich eine richtige Panikattacke gekriegt und ich will ja nicht, dass es auf Arbeit irgendwo jemand mitkriegt. Was heißt denn Panikattacke? Wie würde ich das als Außenstehender sehen bei dir? Keine Luft mehr bekommen, der Hals ist zu, ich fange am ganzen Körper an zu zittern, die Arme fangen an zu wackeln. Und ich stehe dann wirklich vollkommen neben mir. Ich verstehe. Und das hast du, darunter leidest du schon seit deiner Kindheit? Seit 4 Jahren. Ganz 4 Jahren. Und wie oft hast du das so im Leben? Wie oft passiert das? Ohne die Tabletten geht's gar nicht. Aber du nimmst die Tabletten ja immer nur, wenn es soweit ist schon. Nein, ich nehme die jeden Tag. Ach so, du nimmst die? Ich nehme die jeden Tag, um dem vorzubeugen, dass der ganze Körper nicht... Ich habe Panikattacken gehabt, wo der ganze Körper, wie gesagt, einfach steif war. Ah, ich verstehe. Und wenn dann irgendwas Schlimmes passiert, dann kommt noch eine besondere Dosis drauf. Ja, ist richtig. Ach so. Ja, dann verstehe ich auch, dass dir das so nahe gegangen ist. Ich würde sonst sagen, wenn jemand seelisch so im Lot ist, dann geht einem das schon nahe, aber da steckt man dann eher weg, weil man ja direkt nicht betroffen war, wenn man gegenüber sitzt. Ja, aber in deinem Fall ist es ja was anders. Ja, aber das Gegenüber war trotzdem so, dass man irgendwo ja unmittelbar mit der ganzen Sache konfrontiert worden ist, weil, wie gesagt, vor unserem Laden standen die auch mit diesen riesen Maschinengewehren. Ja, und ihr wusstet ja gar nicht, was Schlimmes drüben passieren könnte. Wusstet ihr gar nicht. Es hätte ja eine ganz schlimme Katastrophe passieren können. Ja, und man ist dann ganz nah dran. Das ist das Schlimme. Ja, es kam die Geiseln da raus, wirklich, die fix und fertig waren. Es war überall wirklich nur Polizei, Hubschrauber und alles Mögliche. Und wie gesagt, als die Sache, und dann riesen Chaos. Als die Sache dann Gott sei Dank ohne Zwischenfälle abgeschlossen war, ohne Verletzte oder Sonstiges. Ja. Was hast du dann gemacht? Also ich bin dann 4:30 nach Hause mit dem Bus gefahren und war aber, mein Adrenalinspiegel war bis gestern Nacht wirklich um 12, um 1 so hoch, dass ich wirklich durch die Wohnung gerannt bin und nur angerufen habe. Ich habe nur noch angerufen, um mit jemandem reden zu können, weil ich es überhaupt nicht auf die Reihe gebracht habe. Das ist jetzt auch noch immer nicht richtig beruhigt, ne? Das ist noch nicht beruhigt. Ich habe dann meine Tabletten auch gestern Abend nochmal genommen, bin dann heute früh aufgestanden, habe gedacht, es geht, habe dann aber wirklich auch zwischen Arbeiten hier zu Hause, weil ich habe heute frei, zwischen Arbeiten nur am Telefon gehangen, bin dann heute Mittag halt zusammengebrochen. Das heißt, du warst doch nicht beim Arzt? Nein, ich war nicht beim Arzt. Ich war nicht beim Arzt. Hab heute dann 4 Stunden hintereinander weg am Mittag geschlafen, weil es gar nicht mehr ging, weil ich so fertig war. Und seit der Zeit kommt es wieder hoch und ich komme einfach nicht zur Ruhe und muss morgen früh um 9 anfangen zu arbeiten. Oje, oje. Oder also, dann sage ich mal, gut, dass du uns angerufen hast. Vielleicht können wir dir gleich im Hintergrund, das heißt meine Fachfrau, die Psychologin, die Anja, dir jetzt noch ein paar sehr gute und professionelle Ratschläge an die Hand geben, was du jetzt auch direkt heute Nacht noch machen könntest. Also, ich verstehe das, kann das erahnen, wenn man eine derartige Erkrankung hat, dass so ein Ereignis einen richtig umhauen kann. Und bist du am Weinen? Ja. Lebst du Ich weiß nicht, wie ich das nachher hinkriegen soll, auf Arbeit gehen. Er hätte nur nach links gehen müssen, da wäre unser Laden gewesen, da wären wir betroffen gewesen. Lebst du alleine? Ich bin alleine, ja. Das heißt, du hast zu Hause auch niemanden zum Reden? Niemand. Hast du eine Familie, also eine Verwandte? Ja, aber die wohnen alle woanders. Man ist alles über zu arbeiten. Das heißt, du hängst jetzt ganz alleine mit dem Problem. Ja. Liebe Katrin, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann werden wir dich anrufen und wir werden uns um dich kümmern. Okay? Danke. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Schöne Grüße nach Leipzig. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema gerade erst passiert. Ich frage euch, was ist vielleicht bei euch gerade erst vor ein paar Stunden oder auch vor 1 oder 2 Tagen passiert, was euch sehr zu schaffen macht oder was euch sehr beeindruckt hat. Kann ja auch was Positives sein. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Annika und die ist 19. Guten Morgen, Annika. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Annika, was ist bei dir passiert? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist jetzt ungefähr 2-3 Stunden her. Da war meine Schwiegermutter bei uns. Ja. Die saß bei uns im Wohnzimmer. Die wohnen direkt nebenan, die Eltern von meinem Freund. Mhm. Und hat uns unterbreitet, dass sie wahrscheinlich AIDS hat. Dass sie AIDS hat? Ja. Wie alt ist die Schwiegermutter? 41. Woher hat sie es? Wahrscheinlich von dem Vater von meinem Freund. Also der ist ein notorischer Fremdgänger. Mhm. Schon seit Jahren. Also sie macht es mit, weil die halt die zwei Söhne zusammen haben. Ja. Und sie haben halt auch Eigentumswohnungen und es hängt halt sehr viel dran und aber sie liebt ihn halt auch. Und aber was heißt wahrscheinlich? Was heißt wahrscheinlich? Hat sie es also oder hat sie es nicht? Sie hat sich testen lassen. Sie ist sich hundertprozentig sicher, dass sie es hat. Sie ist vor... Ja, es geht ja nicht darum, ob sie sich sicher ist, sondern was hat der Test ergeben? Das Testergebnis kommt noch. Also sie hat sich testen lassen. Das soll, ich glaube, am Freitag kommen. Ja gut, aber dann reden wir ja noch über etwas, was noch gar nicht klar ist. Ist denn überhaupt, ist denn sicher, dass ihr Partner HIV-positiv ist? Nein, es ist nicht sicher. Das Problem ist, sie hat vor einiger Zeit mit jemandem geschlafen. Also mein Schwiegervater das erste Mal betrogen nach so und so vielen Jahren. Ja. Und dieser Mann hat wahrscheinlich AIDS. Also der hat wohl AIDS. So. Ja, aber du redest immer so mit wahrscheinlich und wohl. Vorsicht, Vorsicht. Hat er es oder hat er es nicht? Also, so wie sie sagte, hat er es. Aber sie sagt auch, sie haben verhütet. Ja, aber Moment mal, jetzt wollen wir nicht in Panik geraten. Also sie hat mit einem Mann geschlafen, von dem sie eventuell vermutet, dass er HIV-positiv ist. Ja, genau, so. Richtig. Das war nicht mal das weiß sie. Dann kann sie nicht zu dir kommen, ich finde das unverantwortlich, und dir sagen, ich habe wahrscheinlich AIDS oder HIV, ich bin also, HIV. Das Problem ist, sie saß hier, also sie ist nicht deswegen rübergekommen. Wir haben eigentlich über was ganz anderes geredet. Sie hat einen totalen Nervenzusammenbruch hier bekommen und sie wollte eigentlich gar nicht darüber reden. Sie hat also einen totalen Heulkrampf bekommen und... Ja, wahrscheinlich, weil sie schon eine Angst hat, klar, und auch weil sie fremdgegangen ist. Da ist ja nur einiges im Argen in der Beziehung, die sie da führt. Ja, also dieser Mann, mit dem sie fremdgegangen ist, weiß wohl sicher, dass er AIDS hat, so wie ich das verstanden habe, so wie sie uns das gesagt hat. Der hat wohl AIDS. Ja, aber wir können nicht auf der Basis von wohl und wahrscheinlich reden. Und du sagst, sie haben verhütet, das heißt, sie haben mit Kondomen Sex gehabt. Genau, richtig. So, dann ist er, selbst wenn er HIV-positiv ist und wenn die mit Kondomen miteinander geschlafen haben, ist das ja ein sehr guter Schutz zunächst. Mhm. Also ich würde jetzt vor Panikmache da sehr warnen. Jetzt muss man die 2 Tage noch abwarten bis Freitag, bis das Ergebnis kommt. Mhm. Ja, wir sitzen halt hier und machen uns natürlich den Kopf. Das verstehe ich. Deswegen finde ich es ein bisschen unverantwortlich von ihr, muss ich sagen, dass sie dann mit so einer Panik zu euch rüberkommt. Auch wenn sie es nicht direkt gesagt hat, aber sie hat sich ja nicht ganz zusammengenommen offensichtlich. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich ist bei uns eigentlich sehr viel im Argen und eigentlich ist sie deswegen rübergekommen und wollte mit uns halt über gewisse Sachen reden, die bei uns nicht richtig laufen. Mhm. Und ist darüber dann halt irgendwie plötzlich so in so einen Heulkrampf gekommen und hat auch erst nicht mit der Sprache rausgerückt. Mhm. Nur mein Freund hat natürlich nicht locker gelassen und dann hat sie das halt gesagt. Ich glaube, sie musste halt auch mit jemandem reden. Ja, klar. Aber da sind so viele Unwägbarkeiten jetzt in der ganzen Geschichte, dass es wirklich sinnlos ist, da weiter zu spekulieren. Da wartet man bis Freitag ab und dann weiß man, was los ist. Hm. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie wir es bis Freitag überhaupt überleben sollen. Ich meine, generell im Moment ist bei uns... Du sagst, nichts in Ordnung. Du sagst, die ist eigentlich rübergekommen, weil bei euch eine ganze Menge im Argen liegt. Mhm. Was ist, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? 3 Jahre jetzt. Oh ja, lange, ne? Ja, und seit einem Jahr wohnen wir auch zusammen. Wie alt ist er? Er wird jetzt 20, ja. Diesen Monat. Und was stimmt da nicht so richtig zwischen euch beiden? Also zwischen uns beiden stimmt es wieder. Mhm. Das Problem ist, ich bin vor ein paar Monaten arbeitslos geworden. Mhm. Ich habe meine Ausbildung verloren, nach anderthalb Jahren. Was war das für eine Ausbildung? Das war eine Apotheke als Pharmaziekauffrau. Ja. Und wie kam das, dass du die verloren hast? Also, das waren auch mehr oder weniger psychische Probleme, die ich hatte oder habe. Ich hatte das Gefühl, ich werde stark gemobbt da. Dass die Kolleginnen schlecht über mich reden, lästern. Und ich wollte da nicht mehr dahin. Ich hatte dann so eine Abneigung davor, dass ich also jeden Morgen wirklich geheult habe. Stimmte das wirklich oder hast du so große psychische Probleme, dass du das eher so wahrgenommen hast und es war gar nicht so? Nee, das stimmt schon. Das habe ich, also ich habe das schon wirklich mitbekommen, dass die dann auch wirklich irgendwie hinten im Labor dann da in ihrem Grüppchen standen und gelästert haben. Das habe ich schon mitgekriegt. Mhm. Was sind das denn für psychische Probleme, die du so überhaupt hast? Also, es ist einfach zum Beispiel, also ich habe zu der Zeit ganz stark diese Heulkrämpfe bekommen, grundlos vor der Arbeit. Ich bin dann auch einfach nicht mehr hingegangen nachher. Ja. Und habe mich dann jede Woche neu krankschreiben lassen. Ja. Glaubst du, dass diese psychischen Probleme mit der Arbeit zusammenhängen oder hast du es generell etwas schwer für dich im Moment? Ich habe es generell ein bisschen schwer für mich im Moment. Warum? Magst du es mir versuchen zu erklären? Ich weiß es eigentlich selbst nicht so genau, aber ich weiß nicht, ich nehme auch Drogen. Was denn? Wir rauchen Marihuana und auch Speed, also dieses Koks für Arme. Ja. Dadurch ist, weiß ich nicht. Ist das ja regelmäßig? Ja. Ja. Also jeden Tag. Wie finanziert ihr das? Ja, mein Freund ist halt, der arbeitet halt und bekommt auch Berufsausbildungsbeihilfe. Ich bekomme noch Kindergeld und wir sparen dann halt an anderen Dingen. Also es ist immer knapp. Das heißt, wir bekommen halt auch viel Unterstützung von seiner Familie. Würdest du sagen, dass du ein Drogenproblem hast? Ja, würde ich schon sagen. Wie lange Jahre geht denn das schon mit den Drogen? Also mit dem Speed, das geht erst seit wenigen Monaten oder Wochen geht das so. Ist natürlich ein Teufels- und Dreckszeug, ne? Ist ja klar. Ja, ich weiß. Es macht einen sehr kaputt. Ich habe auch körperliche Probleme stark dadurch. Nimmst also mir ständig übel und alles. Ja, ja. Nimmst du es jeden Tag? Ja. Ja. Und rauchst du jeden Tag auch? Ja. Das heißt, du bist jeden Tag irgendwie angetitscht. Und ja, richtig. Ist natürlich kein guter Weg, Annika. Da musst du wirklich sehr vorsichtig sein. Du kannst natürlich auch solche, wenn du sagst, ich habe Weinkrämpfe, Heulkrämpfe, das kann natürlich letztendlich auch der Auslöser können die Drogen sein. Nur damals zu der Zeit habe ich die noch nicht so genommen. Es ist eigentlich ganz stark, also das mit dem Kiffen, das war alle paar Monate vielleicht einmal, dass ich da mitgekifft habe. Also das war wirklich, es fing wirklich erst an, so als ich diese Probleme bekam mit dem Heulen. Ich habe dann auch nicht mehr geschlafen. Ich wollte dann nicht mehr dahin. Ich habe Panik bekommen. Ich habe auch Panikattacken bekommen. Eine Zeit lang bin ich gar nicht mehr vor die Tür gegangen. Die Beziehung zu deinem Freund, ist das eine glückliche Beziehung mittlerweile wieder? Mittlerweile wieder, ja. Also. Aber es gab schon auch große Probleme. Ja, gab es. Was waren das so für Probleme? Also eine ganze Zeit lang hatten wir große Probleme wegen den Drogen, weil er halt regelmäßig konsumiert hat. Und schon länger? Und schon länger, ja. Auch beides? Nee, Marihuana. Marihuana. Und ich hatte halt ein sehr, sehr großes Problem damit. Du wolltest das nicht? Richtig. Er war auch ganz anders. Also er war auch aggressiv und er war einfach nicht er selbst, wenn er das geraucht hat und alles. Da entstehen schon Probleme in der Beziehung, wenn der eine das macht und der andere es nicht möchte. Genau, richtig. Und ich bin dann auch fremdgegangen mit meinem Ex-Freund. Das ist halt, ich habe ihm das halt gesagt. Einfach auch, um zu gucken, ob er was merkt. ob da was passiert, aber ja, ich weiß nicht. Wie hat er reagiert? Sehr verletzt. Ja. Sehr verletzt. Also er hat viel geweint. Ja. Und er hat aber auch um mich gekämpft, weil auch es ein bisschen auf der Kippe stand, ob ich nicht eine neue Beziehung anfange mit meinem Ex-Freund nochmal. Aber das ist nicht passiert, du bist jetzt wieder bei deinem alten Freund, sage ich genau, mal. Genau, richtig. Annika, also was du so sagst, ich habe das Gefühl wirklich, dass du dringend ein bisschen Hilfe brauchst. Ja, ich glaube auch. Ich glaube schon. Da gerät irgendwas so aus den Fugen. Und im Moment, glaube ich, ist noch ein guter Zeitpunkt, wo man das stoppen kann. Wenn das noch weiter so läuft und du bist jetzt arbeitslos und wenn du nur zu Hause rumhängst und Speed und Mariana zu dir nimmst, ist es in einem halben oder in einem Jahr um ein Vielfaches schlimmer als jetzt. Mhm. Ich würde mir, um auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, was die Schwiegermutter anbelangt, erstmal, keine Sorgen machen will ich nicht sagen, aber ich würde mich erstmal beruhigen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es hat, ist eher gering, nach dem, was du erzählt hast. Da muss man jetzt mal den Freitag abwarten. Vielleicht ist es auch ein Ausdruck ihrer Verzweiflung. Sie ist auch unglücklich in ihrer Beziehung und sie ist fremdgegangen, wie es gerade schon sagte, dass sie das für sie auch ein bisschen sehr mit großer Empathie jetzt das Ganze wahrnimmt. Also ich würde es erstmal ein bisschen runterfahren und mir nicht so große Sorgen machen. Was deine Person anbelangt, würde ich dir gerne eine Beratungsstelle nennen von meiner Psychologin, wo du dich mal hinwenden könntest. Ich finde, du müsstest irgendwas machen. Wäre gut. Du bist 19 Jahre alt, du musst aufpassen, dass du auf eine gute Bahn wiederkommst. Ist so schade. Mhm. Es wäre auch gut, wenn du wieder in deinen Beruf gehen könntest, also wieder die Ausbildung weitermachen könntest oder neu anfangen könntest. Ja, also es ist nicht so, dass ich keine neue Ausbildung suche. Also ich suche schon, nur ich habe auf der anderen Seite auch riesen Panik. Genau, und ich verstehe, genau. Und um diese Panik abzubauen, wäre eben so eine Beratung super, wenn du eine Weile zu einer Beratung gehen könntest. Damit man sich ein bisschen mit dir beschäftigt und du die Ängste loswirst. Ja. Annika, leg bitte auf und wir rufen dich gleich oder in ein paar Minuten zurück. Das heißt, Anja ruft dich zurück. Okay, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir und auch schöne Grüße an deine Schwiegermutter und wir drücken die Daumen, dass es gut geht. Ja, danke schön. Gerne, auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören, tschüss. Und das war Annika. Und hier ist Karin und die Karin ist 22. Guten Morgen, Karin. Hallo Domian. Hallo Karin. Jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Oh, bei mir ist ein bisschen durcheinander irgendwie. Aha. Also, es ist so, ich lebe in einer festen Partnerschaft und ich bin auch total glücklich. Ich habe eigentlich den perfekten Mann gefunden. Oh, wie lange schon? Schon einige Jahre, also fast 7. Wie bitte? 7 Jahre? Ja. Du bist 22? Ja, ich hatte Glück, ihn früh zu finden. Ja, okay. Und wir leben auch schon recht lang zusammen und... Ist dein erster Freund vermutlich dann? Nein. Nein? Nein. gar nicht. Also ich muss dazu sagen, die erste richtig lange Beziehung. Na klar, logisch. Aber ich glaube, ich habe den perfekten gefunden in der Hinsicht, weil, also es passt alles bei uns und gerade das Thema Sexualität ist besonders gut bei uns, sage ich jetzt mal. Also das passt hundertprozentig. Muss ich trotzdem mal indiskret fragen, du hast ihn mit 15 kennengelernt, wie viel sexuelle Erfahrungen hattest du denn vorher schon gesammelt? Also ich hatte davor schon recht früh, ich hatte einen Frühstart, sagen wir es mal so. Ja? Und wie viele Männer hattest du, der Jungs vorher? Also davor hatte ich nur 3, aber ja, ja. In unserer Beziehung, wir führen eine recht offene Beziehung. Ach so. Da kam es dann schon zu mehreren. Ah, verstehe, also du hast schon deine Erfahrungen gesammelt, runter. Ja, okay. Oder ich bin dabei, sie zu sammeln. Mhm. Und das ist jetzt so, also wir führen eine relativ offene Beziehung. Jeder kann so ein bisschen das ausleben, ja, was er so für Fantasien hat oder darf auch mal Alleingänge machen. Mhm. Ist er denn auch in deinem Alter? Er ist 31. 31, okay. Und ja, jetzt ist es so, also wie gesagt, dass halt jeder von uns, ja, also halt Freiräume hat und wir halt da auch auf einer speziellen Seite registriert sind, wo man dann auch andere Menschen halt eben trifft, die auch ein bisschen freizügiger sind, sage ich jetzt mal. Und das war jetzt gestern so, mein Freund war halt nicht daheim und so und ich habe dann jemanden halt kennengelernt und ja, das hat sich dann halt ergeben, dass der mich dann auch besucht und das war total nett. Ja. Und jetzt kommt aber das Problem dazu, ich schreibe schon mit einem ein bisschen länger und für mich ist ganz klar, auf der Seite schreibe ich nur mit Leuten, die ich einfach treffe, um Spaß zu haben. Also ich habe meinen Partner fürs Leben gefunden. Das ist klar. Und dieses Schreiben findet im Internet statt? Genau, ja, ja. Also es ist speziell eine Seite, wo man halt nur dann so Leute trifft für gewisse Stunden und ein bisschen Spaß. Für kleine sexuelle Abenteuer. Genau. Und da hat jetzt gestern ein Abenteuer stattgefunden? Ja, ja. Gestern hat ein Abenteuer stattgefunden. Also gestern heißt jetzt vor ein paar Stunden? Ja, also gestern Nacht praktisch. Ja, ach so, ja, okay. Ja, und das war auch total nett und total schön. Und dein Partner war weg, sagst du, ne? Ja, ja, der war nicht da. Also ich meine, ich habe ihm dann schon Bescheid gesagt, das ist schon wichtig. Also er weiß immer Bescheid. Soweit, so gut. Aber? Ja, aber jetzt kommt das Problem. Also ich schreibe schon länger mit einem anderen jungen Mann. Und der fand es dann gestern Abend gar nicht so lustig, weil ich dann gemeint habe, ja, also ich habe jetzt ein Treffen, ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin zwar online, ich kann mich später auch nochmal melden und so. Aber ja, wie gesagt, ich kriege jetzt gleich Besuch und ich kann jetzt nicht. Naja, gut, der Besuch war halt dann bis heute früh um vier da. Und der andere Typ ist dann ewig lang online geblieben und hat mir danach voll halt die Szene gemacht. Und wie gesagt, mit dem anderen Typen schreibe ich jetzt schon länger. Und dann habe ich gemeint, was er mir für eine Szene da macht, das ist ja Schmann. Ich meine, wir sind auf einer Seite, wo man sich halt trifft für solche Sachen. Ja. Und er hat dann gemeint, dass er jetzt innerhalb der letzten paar Wochen, wo wir halt geschrieben haben, weil die Entfernung ist recht groß, ihn konnte ich noch nicht treffen. Ja. Und Moment, über was reden wir hier? Wir reden darüber, dass du mit irgendeinem Typ länger chattest, schreibst. Genau, ja. Und der ist jetzt sauer, dass du auf einer... Genau, einer, und er fängt auf einmal an, mir halt irgendwie eine Szene zu machen. Das ist so albern. Eigentlich. Ja, das ist Schmann. Ich verstehe es auch nicht. Also, wenn jetzt dein Freund eine Szene gemacht hätte, da kann ich das ja verstehen. Das, aber da ist ja alles abgeklärt. Ja, ja, nee, da ist alles abgeklärt. Aber das kannst du auch ganz einfach schnell klären, indem du ihm sagst, dass er gar kein Recht dazu hat, schreibst du ihm das und die Sache ist gut. Ja, genau, aber er sieht die Sache anders, er hat sich jetzt das alles anders vorgestellt und ich soll doch mal ihn besuchen kommen. Und dann reagierst du gar nicht mehr drauf, das muss man da gar nicht problematisieren, du kennst diesen Menschen noch gar nicht. Ja, am besten einfach alles blocken. Ja, das ist ja völlig Quatsch, ist das ja. Ja. Wie läuft denn das bei euch, wenn ihr 7 Jahre zusammen seid, glückliche Beziehung, und wie oft gehst du dann ihm, er weiß es natürlich, gehst du ihm fremd? Nein, ich gehe ihm nicht fremd. Fremd wäre, wenn ich es in seinem Rücken mache. Naja, okay, das war ja falsch ausgedrückt. Also wie oft hast du mit anderen Männern Sex? Naja, so vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche. Na, das ist viel. Naja, also wenn man normalerweise 2-3 Mal am Tag Sex hat, dann finde ich das eigentlich nicht viel. 2-3 Mal am Tag ist auch viel, finde ich. Naja. Da kenne ich Karin nicht, ne? ist denn dein Partner dann immer weg? Ist er so viel unterwegs, beruflich? Oder? Ja, öfters mal. Aber auch nicht dann lang. Also er kommt dann schon am nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder heim. Und jedes Mal erzählst du ihm, pass auf, jetzt kommt wieder jemand, den habe ich im Netz kennengelernt. Ja, genau. Und oder ich schicke ihm eine SMS und er schreibt dann, ist okay. Ist okay. Und macht er das auch so oft? Ja, naja, so oft nicht ganz. Single-Frauen zu finden, die halt nur Sex wollen, ist ein bisschen schwieriger. Aber dennoch passiert es und er hat dann auch seinen Spaß. Ja, aber wir erleben auch ganz viel Spaß zusammen. Das ist ja das Schöne an der Beziehung. Und wir haben auch normal richtig guten Sex. Und gab es denn auch schon mal Gruppensex oder mit Pärchen irgendwas? Ja, das haben wir auch öfters. Das habt ihr auch noch öfters? Ja. Seid ihr aber sexuell sehr aufgeschlossen? Ja, doch. Drum war es auch sehr schwer, so einen Partner zu finden, wo das so passt. Und ich bin froh, dass ich in meinem Alter schon den richtigen gefunden habe. Allerdings, wenn man das so sagen kann, ist das ein großes Glück. Ja, auf jeden Fall. Hast du nicht Sorge? Das sagen viele Leute, wenn man denen von offenen Beziehungen erzählt. Dann sagen die Leute, ja, okay, hört sich ja alles toll an. Aber ich hätte dann immer Angst, dass mein Partner sich bei so einem Sexabenteuer dann vielleicht doch in einen anderen Menschen verliebt und dann ist es vorbei. Ich glaube, also wenn man den Partner fürs Leben gefunden hat und denkt zumindest, es ist der Partner fürs Leben, dann... Also so geht's mir. Ich denke dann, mein Partner könnte jetzt auch im Aldi an der Kasse die richtige Frau finden. Mhm. Das muss jetzt nur dabei passieren. Gut, die Gefahr ist größer. Also aber die Gefahr ist weiß, schon, was er an mir hat und er schätzt das. Ein bisschen größer, wenn man schon knallharten Sex miteinander hat oder ob man im Aldi mal eben vorbeigeht. klar ist die Gefahr größer. Aber ich glaube, wenn sich zwei Menschen so jung treffen und so jung finden, die das ausleben können, was sie möchten, glaube ich nicht, dass man sich so schnell aus den Augen verliert. Ja, also ich will da gar nicht gegenreden. Ich finde, wenn das funktioniert, ist das sicherlich ein gutes Konzept. Und man hält sich jegliche sexuelle Frustration vom Leib. Ja, man erlebt ja immer neue Sachen. Aber großes Thema ist natürlich auch die Ansteckung von verschiedensten Krankheiten. Wie schützt du dich? Kondom, alles. Mhm. Alles immer mit Kondom und ja, also richtig gut verhüten, alles mit Kondom. Ja. Alle halbe Jahr so ein HIV-Test ist ganz wichtig. Also das rate ich auch allen Leuten. Ich halte davon gar nichts, wenn die Leute einen anschreiben und gleich alles ohne Kondom machen wollen. Sowas, bin totaler Gegner dagegen, geht gar nicht. Da habt ihr beiden ein absolutes Vertrauensverhältnis. Absolut. Also das ist Regel Nummer eins bei uns. Ja. Und du bist wirklich eine so sexuell aktive Frau, die gerne mal dreimal am Tag möchte. Ja, kann schon passieren. Ja gut, ist dein Freund natürlich entlastet, da muss er nicht so oft. Naja, aber ich glaube, also bei ihm ist das auch schon sehr extrem ausgebildet. Ja. Von daher, das Problem ist halt, dass wir beide ein bisschen blöd von der Arbeitszeit her haben und dann haut es halt bei uns halt nicht so oft hin und dann ist es halt ganz praktisch. Ja, ja, natürlich. Was arbeitest du denn? Ich bin so ein bisschen Richtung Sozial. Und ja. Ach so, Sozialwesen. Genau. Und Körperkunst so ein bisschen, aber mehr will ich jetzt nicht sagen. Okay, muss ja auch nicht weiter erklärt werden. Karin, ich gehe mal davon aus, dass du Familie noch hast. Ja. Geschwister, Eltern. Mhm. Wissen die, wie ihr lebt? Also das Lustigste war, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen, eine Verwandte von mir, die auch immer im gleichen Alter ungefähr ist wie ich, ja. Der ihren Geburtstag haben wir im Swingerclub gefeiert, alle zusammen. Aber jetzt nicht mit unseren Eltern, sondern nur praktisch die Jugend von der Familie. Ach, das ist ja eine schräge Familie. Ja, irgendwie, also unsere Mädels alle aus der Familie sind alle sehr offen und das ist dann total lustig. Wissen deine Eltern das denn zumindest? Also mein Vater überhaupt nicht, der ist sehr, wie soll man sagen, konservativ, ja. Und die Mama weiß es? Mit meiner Mom kann ich drüber reden, da bin ich auch sehr froh. Und die sagt immer, Kind, was du da alles machst. Nein, die sagt, Kind, das ist super, ich finde das klasse, was du für eine Beziehung hast, weil ihr werdet euch niemals betrügen in dem Sinn. Ja. Ihr seid ehrlich zueinander und ihr könnt genau das erfahren oder also, das kennenlernen, was ihr wollt. Klingt nicht schlecht. Dann wünsche ich, dass ihr auf dem Wege gut weitergehen könnt und dass alles gut läuft. Und die andere Sache vergiss schnell, das ist alles Quatsch mit dem Typ da. Ja, mit dem ich habe mir nur ein bisschen Kopf gemacht, weil ich will keinen Menschen verletzen. Ja, nee, aber da Blocks antworten, dann ist es gut. Liebe Karin, alles Liebe wünsche ich Darf dir. Darf ich allen noch was sagen? Ganz schnell. Also ganz wichtig ist, lebt das aus, was ihr euch vorstellt, euch erträumt und denkt. Und ganz wichtig ist die Verhütung. Ne? Ja, wir wollen ja alle nicht krank werden. Ja. Und ja, betrügen bringt nichts. Seid offen und ehrlich zu eurem Partner und traut euch. Karin, alles Liebe wünsche ich dir. Danke dir, Julian. Du machst eine super Sendung. Dankeschön, tschüss. Und Carmen, 44. Guten Morgen, Carmen. Hallo. Hallo, Carmen. Ja, unser Thema ist gerade erst passiert. Mhm. Ich habe jetzt am Montag erfahren, dass mein Bruder Krebs im Endstadium hat. Dass dein Bruder Krebs im Endstadium hat? Das hast du jetzt am Montag erst erfahren? Ja, dass er Krebs hatte, wussten wir schon, dass er Darmkrebs hat. Aber was ich am Montag erfahren hat, hat mich danach umgeschmissen. Von wem hast du es erfahren? Von meiner ältesten Schwester, die war bei ihm im Krankenhaus. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ich habe ein super Verhältnis zu meinem Bruder. Und wie kommt das, dass er dir das nicht persönlich gesagt hat? Weil er zurzeit auf der Intensivstation liegt. Und weil sie ihn ins Koma versetzt haben. Mhm. Wie soll man das ausdrücken? Er hat dabei noch eine Lungenentzündung gekriegt. Ach so. Mhm. Und meine Schwester hat dann gesagt, das Einzige, was uns noch übrig bleibt, dass wir einen Luftröhrenschnitt machen, dass er wieder Luft kriegt. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Vor vier Wochen. Vor 4 Wochen. Da war ich im Krankenhaus. Wohnt er denn bei dir in der Stadt? Nein. Wie weit wohnt er entfernt? 181 Kilometer, der liegt nämlich jetzt im Krankenhaus. Ah ja, das ist natürlich weit weg. Und ich bin gehbehindert. Ja. Hast du mit ihm telefoniert mal ab und zu? Ja, wir haben zwischendurch mal telefoniert. Wann das letzte Mal? Letzte Woche Mittwoch. Hm. Da wusste er das schon. Der wusste nicht, dass die Leber total befallen ist. Das wusste er noch nicht, da? Nee. Ach so. Das habe ich jetzt erst erfahren. Nee, ich meine, meinst du, er wusste das da schon? Es kann sein, man weiß es nicht. Die Birgit sagt, er hat uns nicht alles gesagt oder er hat die Ärzte nicht richtig verstanden. Mhm. Wir wissen es nicht. Also die Familie hat es quasi jetzt auch ganz kurzfristig erst erfahren, dass es so schlimm ist. Mhm. Weil er es nicht... Er hat ja vor 2 Jahren schon mal Darmkrebs gehabt. Das heißt, unsere Eltern sind beide schon an Krebs verstorben. Wie viele Kinder seid ihr? Wir waren 4. 4. Und das Verhältnis zwischen euch Geschwistern ist eigentlich ganz gut, auch mit den anderen? Mit einer Schwester verstehe ich mich nicht, weil sie zu den Zeugen Jehovas gehört. Mhm. Meine andere Schwester wohnt im Allgäu. Ich wohne in Fulda. Ja, das ist weit weg. Alles weit weg. Mhm. Man muss sich alleine durchkämpfen. Du sagst, du bist gehbehindert und wohnst 180 Kilometer entfernt von dem Ort, wo dein Bruder jetzt im Krankenhaus liegt. Mhm. Und das ist ganz ernst jetzt. Ja. So ernst, dass er vielleicht nur noch ein paar Tage oder ein paar Wochen zu leben hat. Ja. Wie willst du dich jetzt verhalten? Willst du dorthin fahren? Ich will ihn nochmal besuchen, aber ich weiß nicht, ob ich danach noch leben will. Ich habe zurzeit keinen Lebensmut mehr. Durch diese Nachricht? Weil bei mir zurzeit nur alles schief läuft. Was ist denn noch Schlimmes passiert? Ich habe vor 3 Jahren erst meine Arbeit verloren. Mhm. Durch meine Gehbehinderung. Dann habe ich meine Wohnung verloren. Dass ich obdachlos wurde, dass sie mich in eine... Ach du lieber Gott. ...in die Kaserne stecken wollten, in die Obdachlosenwohnung, wo ich mich gewehrt habe. Ja. Jetzt wohne ich in 28 Quadratmeter. Ja. Ich habe eine gerichtliche Betreuung. Die sollte sich um meine Finanzen kümmern. Hm. Wir wollten ein Insolvenzverfahren machen. Sind 500 Euro Schulden dazugekommen. Solange das nicht geklärt ist, passiert gar nichts. Das läuft seit 3 Jahren. Du hast deine Arbeit verloren, sagst du, vor ein paar Jahren. Ja. Was hast du gearbeitet? Ich habe 23 Jahre in einer Windelfirma gearbeitet. Ah ja. Hm. Hast du denn einen Freund? Nee. Nee, du bist alleine. Ja. Hast du Kinder? Ich hatte 3 Fehlgeburten, davon eine von der Vergewaltigung. Also da ist in deinem Leben auch schon viel Schlimmes passiert. Viel zu viel. Und vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit. Mhm. Ich habe dieses Jahr schon 2 Halswirbeloperationen hinter mir. Und lebst jetzt in dieser kleinen Wohnung Ja. Und hast ganz wenig Geld? Ich habe 50 Euro die Woche, mehr habe ich nicht. Das heißt, sogar die Fahrt dorthin ist für dich schwierig, das zu finanzieren. Das wird 21 Euro kosten für hin und zurück. Dann müsste ich mir dort noch ein Zimmer nehmen. Das wären dann wieder 13 Euro, was es kostet. Hm. Da wohnt kein anderer Verwandter in dem Ort, wo du schlafen könntest? Nee. Hm. Das ist wirklich eine traurige Situation, das muss ich wirklich sagen. Ich raste irgendwann aus. Hätte ich meinen Kater nicht, wäre ich schon längst nicht mehr da. Das Tier gibt dir schon eine Lebensfreude. Ja, und ich habe nur zu meiner Nachbarin gesagt, ob sie sich drum kümmern würde, wenn ich keine Lust mehr habe, wenn ich es nicht mehr kann. Mensch, Carmen, das tut mir aber leid. Das tut mir leid. Da ist natürlich dann so eine Nachricht von einem engen Verwandten, das haut einen dann ja völlig um. Ich kann nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn man gar nicht so sehr damit gerechnet hat. Hattest du gehofft, dass es doch irgendwie wieder bergauf geht? Ja. Wie alt ist denn dein Bruder? Der wird 48. 48 ist auch überhaupt kein Alter. Meine Mutter ist mit 51 Jahren gestorben. Die hat 18 Jahre mit Krebs rumgemacht. Ich habe den Krebs miterlebt, da war ich 11. Da, wo du wohnst jetzt, oder in dem Ort, gibt es da keine näheren Menschen für dich? Keine Freundin? Meine beste Freundin hat MS. Das heißt, die ist auch ziemlich, kann auch nicht so viel machen und hat auch ihre eigenen großen Probleme. Richtig. Und sonst gibt es keinen in deinem Umfeld? Wenig. Das mit der Insolvenz gerade. Ja. Das heißt, du hängst richtig schlimm in den Schulden? Richtig. Wieso sind die Schulden entstanden? Ja, ich war mal verheiratet. Mein Mann hat mich verprügelt, stand mit der Knarre vor mir. Der hat mir damals meine Wohnung leergeräumt und ich musste seine Schulden abbezahlen, sonst hätte ich ihm Unterhalt zahlen müssen. Mann, du bist aber wirklich ein richtiger Pechvogel. Ich weiß. Mann, du mein Kram. Aber, wie behält man dabei die Nerven? Ja. Bis jetzt habe ich gekämpft. Ich verstehe. Aber ich habe keine Kraft mehr. Ich verstehe. Aber dennoch darf man nicht, die Flinte ins Korn werfen. Man darf sie nur ins Korn werfen, wenn überhaupt gar nichts mehr geht. Und so schlimm, so weit ist es noch nicht. Für mich schon. Mein Bruder hat mir immer geholfen, da wo das wegen meiner Zwangsräumung war. Er hat meinen Kontakt zu meinen Nichten beigesorgt, damit die meine Sachen in Sicherheit tun. Also ein guter Mensch. Ja. Ja. Liebe Carmen, meine Sendung geht jetzt zu Ende. Ich möchte dich bitten, aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir und dann beraten wir weiter im Hintergrund, was wir tun könnten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gunnel Lendin. Morgen sind wir wieder da.